Über den Tod ist nicht gut Lieder schreiben, nicht mal Wissenschaft reicht aus, um wirklich zu verstehen, er reißt uns aus uns selber raus. Wir müssen einfach abwarten, und ist der Tod endlich bei uns, müssen wir völlig ruhig sein, Passivität als Kunst, Kontrollverlust. Er ist die große Änderung und duldet keinerlei Vergleich, unmöglich zu bewerten, es ist ganz allein sein Reich. Und so ist's mit den Änderungen, Menschen meiden sie partout. Kontrollverlust ist grausam, sag mal ehrlich, möchtest du? Kontrollverlust. Erst wenn dein Lebenswerk vollendet ist, kannst du dich daran üben, im Loslassen und Geben. Ist's auch nicht wie im Totenreich drüben. Kontrollverlust.